Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die blaue Tasche. Mein neuer Klient bestellte mich auf einen Kinderspielplatz. Er hatte mich mitten in der Nacht aufgeregt angerufen und wirres Zeugs geschwafelt. Ich knallte den Hörer wieder auf die Gabel, doch wenig später klingelte es erneut. Diesmal stotterte er einen vierstelligen Betrag in den Hörer. Ich versprach, mich mit ihm zu treffen, und da stand ich nun, mitten unter lärmenden Kindern an einem kalten Februartag. Mein neuer Klient erschien mit halbstündiger Verspätung und ziemlich übel gelaunt. Porca miseria, scheiße, hab ich einen Durchfall. Sonne stanco, bin ich krank, Kopfschmerzen und so. Boah, eigentlich, ich musste mich hinlegen. Allora, da drüben, da ist es geschehen. Da drüben, ich stand gestern in den Hauseingang. Oh, ich fror, vermutlich Schüttelfrost. Stellte Tasche ab und musste ständig niesen. Ne? Da sah ich Kiosk, da vorne. Sehen Sie. Allora, stellte Tasche in den Hauseingang und ging zu die Kiosk. Und als ich zurückkam, was? Tasche war weg. Das überrascht mich nicht. Was war denn in der Tasche? Ach, darf ich nicht sagen. Ist auch nicht wichtig. Und ob das wichtig ist? Ich habe keine Lust, hinter einer Ladung Cäsium oder anderem Atommüll hinterher zu schnüffeln. Cosa Cäsar? Ich erwarte nicht, dass Sie suchen Cäsar. Sie müssen nur Tasche wiederbringen. Gar nicht so einfach. Oder können Sie den Dieb beschreiben? Aber muss jemand gewesen sein aus dem Haus. Weshalb fragen Sie die Hausbewohner nicht selber? Jo, no. Geht nicht. Und jetzt kommen Sie nicht mit die Polizei, eh? Also ich kann Polizei nicht einschalten. Und ich soll jetzt für Sie Hilfs-Sheriff spielen und die geheimnisvolle Tasche wieder besorgen. Und mich dabei auch noch strafbar machen. Ganz, ich will ganz offen sein, ja? Wenn ich die Tasche bei meinen Auftraggeber abliefere, ja? Ich erhalte 10.000. Ich werde teilen mit Ihnen, wenn Sie die Tasche wiederfinden. Das klang nicht übel, zumal der Auftrag zwei wesentliche Dinge beinhaltete. Keine Ermittlungen im Freien und eine überblickbare Anzahl Verdächtiger. Ich willigte in den Handel ein. Oh, la Madonna, mir fällt ein Stein von die Herzen. Ich brauche die Geld, ey. Hab ich Schulden. Wer hat das nicht? Wie sah denn die Tasche aus? Blue, also eine blaue Einkaufstasche, Plastik, ohne Werbung, Aufdruck. Du meine Güte. Und was war in der Tasche? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Und wonach soll ich suchen, bitteschön? Suchen Sie die Tasche. Irgendjemand in die Haus besitzt eine blaue Tasche, die nicht gehört ihm. Ich glaube, ich mache ein paar Tage Ferien. Flüge nach Ibiza sind zurzeit billig zu haben. Bitte nicht. Allora bene, in die Tasche, es hat eine kleine Metallschatulle. Così grande, so groß. Nichts Besonderes. Glänzt wie Gold, aber ist keine. Messing? Ach so, weiß nicht. Ziemlich schwer. Kenne mich nicht so gut aus. Hab das Ding nur gebracht über die Grenze. Er schwafelte noch eine Weile weiter, ohne dass dabei etwas substanziell Brauchbares herausgekommen wäre. Offenbar hatten die Plaudertüten an Radio und Fernsehen auf das Großhirn von Martelli so stark eingewirkt, dass dieser nur noch ähnlichen Informationsmüll absondern konnte. Ich zog mich diskret zurück und klingelte aufs Geratewohl bei einem Herrn Wohlgroth. Er zeigte mir mit der linken Hand den Weg in die Küche. Erst jetzt bemerkte ich, dass er Gummihandschuhe trug. Herr Wohlgroth war gerade dabei, abzuwaschen. Tja, setzen Sie sich. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Über die Quartierverschönerung. Die Stadt plant auf der anderen Straßenseite eine Notschlafstelle für ehemalige Stadträte und andere sozial und sonst wie Schwache. Das interessiert mich nicht. Ich lebe mehr oder weniger autonom. Solange man mich nicht beim Abwasch stört, werde ich nicht politisch. Ist Ihnen gestern etwas Spezielles aufgefallen? Tja, wir hatten extrem hartes Wasser. Das ist nicht gut für das Porzellan. Erst am Abend wurde es besser. Sie waschen den ganzen Tag Geschirr? Tja, das ist meine Lebensphilosophie. Klingt interessant. Ist es auch. Geschirrspülen ist ein geistiger Akt. Es fördert das Verständnis für das Leben an sich. Toll haben Sie das gesagt. Und was machen Sie nach dem Spülen? Es gibt kein Davor und Danach. Alles ist ein stetiger Wasserstrahl. Möchten Sie auch mal? Er streckte mir einen Schwamm entgegen und lächelte mich entzückt an. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Zwei Treppenabsätze später stand ich vor der Tür von Frau Schmid. Sie war eine grinsende Gebissträgerin, die am ganzen Körper leicht zitterte. Haben Sie ein persönliches Problem? Mehrere. Geben Sie mir Ihre rechte Hand. Nein, die brauche ich noch eine Weile. Ich kann aber nur aus Ihrer Hand lesen, wenn ich Sie sehe. In meiner Hand gibt es aber nichts zu lesen. Da täuschen Sie sich aber. Ihre Hand ist wie ein Buch. Das Buch Ihres Lebens. Also los, her mit der Hand. Meinetwegen. Interessant. Sehr interessant. Faszinierend. Dankeschön. Kann ich jetzt wieder gehen? Sie haben da eine Linie, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Hier, sehen Sie? Ach, das da ist ein Bindfaden und gehört zu meinem Mantel. Schade. Die Linie hätte das Gesamtbild wesentlich verbessert. Haben Sie Eheprobleme? Ich erklärte ihr, dass ich trotz aller Ehelinien in meiner Hand nicht verheiratet war, was sie mit einem überraschten Glucksen kommentierte. Schließlich ließ sie mich wieder los und verlangte einen Hunderter für die Beratung. Ich lachte laut, drehte mich um und landete wieder im Treppenhaus. Ein paar Stufen weiter traf ich auf sie. Sie hatte unendlich lange, helle Haare und Lippen, die sich wie von selbst zu einem neckischen O formten. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Bauch rein und Rücken durchstrecken. Ja? Klingt nicht übel. Sind Sie der Fernsehelektriker? Bin ich das? Ist Ihre Röhre im Eimer? Nein, das Bild flimmert. Gemein. Ein Unfall! Ist das nicht aufregend? Sie rannte zum Treppenhausfenster. Ich ging ihr nach und schaute nach unten. Mein Klient sah nicht gerade sehr vorteilhaft aus. Er lag mitten auf der Straße, die Beine seltsam vom Körper abgewinkelt, und rund um ihn herum standen ein paar Leute. Ich machte mich auf alles gefasst. Als ich unten auf der Straße ankam, sah ich, dass sich mein Klient bewegte und ansprechbar war. Eine Frau hielt seinen Kopf gestützt und sprach auf ihn ein. Wenig später erschien zu meiner Überraschung ein Mann von der Polizei, der normalerweise nur bei Mord und Totschlag seine Amtsstube verlässt. So wie es aussieht, hat Ihr Klient Glück gehabt. Ein paar Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung. Er behauptet, dass er absichtlich angefahren wurde. Und was sagen die Unfallzeugen? Eine ganze Menge. Ein älterer Mann glaubt, einen Geländewagen englischer Herkunft erkannt zu haben. Am Steuer eine Frau mit Sonnenbrille. Die Begleiterin des Zeugen hat einen deutschen Sportwagen gesehen, an dessen Steuer ein Mann mit Krawatte saß. Und schließlich gibt es noch einen Mann, der steif und fest behauptet, Ihr Klient habe sich vor einen grünen Mittelklassewagen geworfen, der von einem Dobermann gesteuert wurde. Ich tippe auf den Dobermann. Vielleicht war er unterwegs zu einem Medizinerkongress, um sich dort selber als gentechnisches Wunder vorzustellen. In dem Haus da drüben lebt übrigens eine stadtbekannte Hokuspokus-Tante, die einem aus den Händen liest. Man sagt sich so einiges über die Dame, zum Beispiel, dass sie so weitsichtig ist, dass sie eine Handlinie nicht von einem Stück Draht unterscheiden kann. Dann schlage ich vor, dass sie die Dame verhaften und ausstopfen und sie dann im Gerichtsmedizinischen Institut ausstellen. Ich vermute mal, dass Sie mir nicht verraten wollen, weshalb Ihr Klient in Gefahr ist. Oder hat er sich den Unfall etwa nur eingebildet? Keine Ahnung. Ich habe nur den Auftrag, eine Plastiktüte wiederzufinden. Doch. So. Und was ist in der Plastiktüte, Maloney? Doch nicht etwa die Leiche? Ich lachte 2,5 Sekunden lang über seinen müden Scherz und ging dann weg vom Unfallort. Mein Klient wurde nach einer ambulanten Behandlung nach Hause entlassen. Dort lag er auf einem riesigen Sofa und versuchte, sich zu entspannen. Ich habe Nicht gesehen, die Wagen. Hab ich gehört, wie gab Gas die Fahrer und dann... Ich spürte, boom, boom, die Aufprall und dann war ich weg. Wäre es nicht an der Zeit, mir etwas über Ihren Auftraggeber zu erzählen? Meine Auftraggeber sagte nur, wo ich diese Schatulle solle holen und was ich kriege davor. Weshalb hat er sie nicht selber geholt? Weil ich musste sie schmuggeln durch die Zoll. Hat es Heroin oder Kokain in der Schatulle? Nein, ich glaube nicht. Er hat nicht gesagt, ich soll sein besonders vorsichtig. Name und Adresse des Mannes oder soll ich Ihr Gehirn noch ein wenig mehr erschüttern? Ich weiß es nicht. Nein, nur noch so. Ich glaube, da ist noch eine andere dahinter. Meine Auftraggeber nur so eine Art, Strohmann, glaube ich wenigstens. Muss ich rechnen, dass man nochmal versucht, mich umzubringen? Ich sagte ihm, dass ich an seiner Stelle mit dem Schlimmsten rechnen und das Zweitschlimmste erwarten würde. Er nickte nur stumm und gab mir die Adresse seines Auftraggebers. Ich traf auf einen als Geschäftsmann getarnten Angeber, der in einer riesigen Wohnung mit Blick auf den See residierte und sich von seiner stumm lächelnden Freundin anhimmeln ließ. Weiß die Polizei auch, dass ich Herrn Martelli diesen Auftrag gab? Die Polizei weiß nichts. Tatsache ist, dass Martelli die blaue Tasche aus den Augen verloren hat und dass ihm jemand sein leibliches Wohlbefinden reduzieren möchte. Aha. Und da ich sein Auftraggeber bin, verdächtigen Sie und Martelli natürlich mich. Nein. Martelli glaubt, dass Sie nur ein Strohmann sind. Alle Achtung. So viel Durchblick hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und für wen spielen Sie Strohmann, Herr Bollinger? Das ist unwichtig. Martelli kriegt 10.000 für die Tasche und deren Inhalt. Wie viel kriegen Sie? Vorläufig gar nichts. Wenn die Tasche oder die Truhe nicht wieder auftaucht. Was ist in der Truhe? Das weiß weder Martelli noch ich. Mehr sage ich nicht. Und wenn Sie jetzt zur Polizei gehen, kann ich weder für Ihre noch für Martellis Sicherheit garantieren. Ich hoffe, das war deutlich genug. Die stumme Freundin lächelte jetzt mit offenem Mund. Ich hätte ihr am liebsten ein paar Modezeitschriften reingestopft. Aber vermutlich ernährte sie sich sowieso von nichts anderem. Bollinger begleitete mich freundlich, aber bestimmt zur Tür, und ich setzte meine Ermittlungen da fort, wo ich durch quietschende Bremsen unterbrochen worden war. Es war schon am Eindunkeln, als die Frau, die auf den Fernsehelektriker wartete, mich in ihre Wohnung ließ. Und Sie können echt keine Fernseher reparieren? Tut mir leid. Mist. Jetzt kommt dann gleich Liebling Kreuzberg. Kennen Sie die Serie? Ja, der Krug ist Pudding, bis er bricht. Was wissen Sie über die anderen Hausbewohner? Polente, habe ich mir gedacht. Nun, oben wohnt ein junger Mann, ist seit Monaten im Ausland. Unten ein altes Ehepaar, beide gehbehindert, können kaum noch aus der Wohnung. Dann gibt es die Frau Schmid, die liest aus der Hand. Hat mir gesagt, dass ich 3 Kinder kriegen werde. Naja, hoffe nur, dass sie nicht auf einen Rutsch kommen. Und unten wohnt der alte Spinner. Kommt immer aus der Wohnung und stiert mir unter den Rock, wenn ich die Treppe raufgehe. Trage im Sommer manchmal nichts darunter. Ist dem Kerl wohl aufgefallen? Klingt nicht übel. Vielleicht sollte ich im Sommer wieder vorbeischauen. Wenn Sie dann noch ohne Krücken die Treppe raufkommen, können Sie es ja versuchen. Sie sehen übrigens dem großen Bruder meines Vaters ähnlich. Das Kompliment saß. Ich verließ die Wohnung und ging nach unten, ganz nach unten. Im Keller entdeckte ich in einem der kleinen Abteile eine riesige Holzfigur, annähernd 2 Meter groß, mit 4 Ohren und einem Auge. Ein scheußliches Ding. Ehe ich mich näher damit beschäftigen konnte, hörte ich eine vertraute Stimme. Ich ging nach oben und traf auf den Mann, der auch in seiner Freizeit mehrheitlich unangenehm auffiel. Freizeit? Dass ich nicht lache, Maloney! Ich habe soeben diese Frau Schmid überführt. Die Dame sieht nicht besonders gut. Ich war 2-mal bei ihr und ließ mir 2-mal aus der Hand lesen und habe 2 völlig verschiedene Versionen von ihr erhalten. 2-mal die gleiche Hand und 2 völlig verschiedene Zukünfte. Toll, da können Sie ja auswählen. Wer kann das schon? Ich habe, um wirklich ein exaktes Resultat zu erhalten, die Hand zwischendurch weder gewaschen, noch mit etwas anderem in Berührung gebracht. Diese Frau ist ein Scharlatan, Maloney. In. Maloney in. Scharlatanin. Ach so. auch das noch. Ja? Hallo? Wie? Eine Leiche? Um diese Zeit? Wie ist der Name? Holly? Also, Bollinger. Gut, ich komme. Er schaute mich an und verzog seine Mundwinkel zu einer Fratze. Ich sagte ihm, dass ich ihn auf seinem schweren Weg zum Tatort begleiten würde. Er war nicht sonderlich begeistert darüber. Schon gar nicht, als er erfuhr, dass mir die Leiche nicht völlig unbekannt war. Sieht nach einem Raubmord aus. Sehen Sie die leeren Stellen an den Wänden. Da hängen wohl Bilder. Wer hat ihn gefunden? Seine Freundin. Sie hat einen Schock und verlangt ständig nach dem Inhaltsverzeichnis des letzten Vogue-Heftes. Das überrascht mich nicht. Eines ist allerdings seltsam. Sie werden es mir sicher gleich verraten. Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Bollinger muss seinen Mörder in die Wohnung gelassen haben. Weil er ihn gekannt hat. Möglich, Maloney. Möglich. Es ist langsam an der Zeit, dass Sie mir alles über diese blaue Tasche erzählen. Der Tote hier hat doch auch etwas mit der Sache zu tun, oder? Maloney! Ich erzählte ihm ein paar nette Geschichten, ohne allzu viel zu verraten. Schließlich wusste ich selber nicht sehr viel über die Tasche und die Truhe. Ich ging zu meinem Klienten, um mehr darüber zu erfahren. Bollinger morte. Tot. Jetzt wir nie wissen, wer sich hat versteckt hinter ihm. Verraten Sie mir endlich, was es mit der Schatulle auf sich hat, verdammt nochmal. Allora, okay. Jetzt spielt ja auch keine Rolle mehr. Schatulle stammt aus Brasilia, hä? Aus der Dschungel und gehört irgendeine ausgestorbene Indianervolk. Was ist an dem Ding so wertvoll? Keine Ahnung, nur so, vielleicht die hat Sammlerwert. Bekomme ich jetzt Polizeischutz, hä? Wie in Television, wie im Fernsehen. Ich sagte ihm, dass ich den Fall an Oberinspektor Derrick weitergeben werde. Er nickte und stierte auf den Boden. Eine Stunde später stand ich wieder vor der Tür der jungen Dame, die reifere Männer nicht schätzte. Ich klingelte dennoch. Es lohnte sich. In den Keller? Weshalb soll ich mit Ihnen in den Keller gehen? Weil ich es so will. Ich will aber nicht. Ich habe zu tun. Dann sagen Sie mir, wem die riesige Holzfigur im Keller gehört. Ach, die gehört dem Wohlgrut. Hat mir mal erzählt, dass er der Einzige sei, der das Geheimnis der Wom-Wam-Indianer kennt. Das ist so ein sagenhaftes Volk gewesen in Südamerika. Die haben angeblich riesige Schätze hinterlassen und Wohlgrot glaubt zu wissen, wo die Schätze zu finden sind. In einer kleinen Truhe. Was weiß ich? Interessiert mich nicht. Ich arbeite in einer Boutique. Harter Job. Die Boutique ist kurz vor dem Konkurs. Wäre schon die dritte, die pleite macht. Ist nicht leicht, ständig wieder einen neuen Job zu suchen. Da kann ich meine Zeit nicht mit Statuen verplempern. Sie knallte die Tür zu und ließ mich in der Zugluft stehen. Ich fluchte und ging nach unten. Dort traf ich auf den Polizisten. Er hielt einen Haftbefehl in den Händen. Jetzt ist sie dran. Wer? Die Mörderin von Bollinger? Nein, diese Handleserin. Sie ist abgehauen. Niemand in der Wohnung. Aber ich werde sie kriegen. Wie wär's, wenn Sie zuerst Herrn Wohlgrot verhaften? Wohlgrot kenne ich nicht. Liest er auch aus der Hand? Nein, aber er hat wahrscheinlich Bollinger auf dem Gewissen. Wie kommen Sie denn darauf, Maloney? Er hat Bollinger den Auftrag gegeben, jemanden zu suchen, der die Metalltruhe aus Südamerika hierher schmuggelt. Er fand Martelli. Dieser sollte die Truhe hier im Haus an Bollinger übergeben. Wohlgrot hat den beiden wohl nicht getraut und wollte die Übergabe beobachten. Als sich Martelli von der Truhe entfernte, schnappte sich Wohlgrot das Ding. Und weshalb hat er die Truhe nicht gleich selber aus Amerika geholt? Weil er sich dadurch strafbar gemacht hätte. Er brachte Bollinger um und beseitigte so die einzige Spur, die zu ihm führte. Aber dieser Martelli behauptete doch von Anfang an, dass die Truhe hier im Haus gestohlen worden ist. Das war doch noch eine Spur. Ja, deshalb wurde Martelli auch angefahren. Von Wohlgrot? Nein, Wohlgrot war hier im Haus. Er muss einen Komplizen haben. Ziemlich haarsträubende Geschichte, Maloney. Ich schlage vor, Sie kümmern sich um Wohlgrot. Und ich verhafte in der Zwischenzeit die Truhe. Die Handleserin! Er ging nach unten und hämmerte mit der Hand gegen die Wohnungstür von Frau Schmid. Ich ging noch einen Stock weiter und drückte die Klinke zu Wohlgroths Wohnung. Die Tür war nicht abgeschlossen. Eine elegante Frau in einem dunkelblauen Kleid empfing mich. Ihre Augen waren vor Entsetzen geweitet. Hinter ihr sah ich Wohlgroth, der auf einen Zettel starrte und irr vor sich hin lachte. Helfen Sie mir! Ich glaube, er dreht durch! Sie haben mich reingelegt. Diese Kerle haben mich reingelegt. Von was redet er? Die Truhe! Er hat sie geöffnet. Er glaubte, dass darin ein Lageplan der Goldschätze ist. Oder zumindest ein verschlüsselter Hinweis. Und deshalb haben Sie ihm geholfen, Bollinger umzubringen? Er sagte, es gehe um Millionen. Ich wollte einmal im Leben auf der Sonnenseite stehen. Weshalb versuchten Sie es nicht mit einem Solarium? Ist auch nicht übel. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ja, Jahrzehnte habe ich damit verbracht, das Geheimnis der Wom-Wom-Indianer zu entschlüsseln, ihren Schatz zu finden. Tausende von Stunden habe ich beim Abwasch meditiert. Und jetzt das. Er braucht eine Beruhigungsspritze. Und ich auch. Weshalb haben Sie Bollinger und Martelli eingeschaltet und das Ding nicht selber aus Südamerika geholt? Ich habe totale Flugangst. Und er hat eine Insektenphobie. Du meine Güte. Vielleicht verraten Sie mir jetzt endlich, was in der Truhe tatsächlich drin ist. Es ist grauenhaft. Es ist absolut grauenhaft. Gib ihm den Zettel. Bitte. Er schaute zu ihr und gehorchte. Der Zettel war ein Stück alter Leinenstoff, auf dem ein Indianerkopf abgebildet war. Das Besondere an dem Kopf war der Mund. Der Indianer streckte die Zunge heraus. Das also war das Geheimnis der Wom-Wam-Indianer. Kein Wunder, dass Wohlgroth durchdrehte. Er war nicht der Erste, der mit Humor so seine Schwierigkeiten hatte. Ich lachte herzlich und wartete auf den Polizisten, der noch immer vergeblich an Frau Schmieds Tür herumhämmerte. So geht das.